Kapitel 19. Untergang in mehreren Akten. Die Warenhauskette Galeria als Spielball. Der Neuanfang, den der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus Anfang April für die Warenhauskette Galeria in der Essener Zentrale verkündet, wirkt auf altgediente Warenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie ein Abi-Treffen. Mit dem Unterschied, dass zu dem Jubiläum nicht die beliebten Klassenclowns oder die Klassenbesten erscheinen, sondern vor allem die Sonderlinge. Im Frühling 2024 wandert Galeria mit seinen damals noch 92 Häusern an ein internationales Konsortium aus den Privatinvestoren NRDC und BB Capital. Zuvor hatte Denkhaus 3 Monate lang nach Investoren gesucht, dazu Unterlagen verschickt und ordentlich Werbung gemacht. Die Wahl des Investors fällt Denkhaus leichter, als ihm lieb sein kann. Kurz vor Ablauf der Bieterfrist hatten sich fast alle Investoren zurückgezogen. Auch das Beteiligungsunternehmen Dröge Group, das lange als aussichtsreicher Kandidat gegolten hatte. Den allermeisten Konkurrenten des Gewinnerkonsortiums fehlte die Fantasie, wie sie die oftmals maroden Häuser in eine erfolgreiche Zukunft führen könnten. Übrig blieb neben NRDC und BB Capital nur ein weithin unbekanntes Investorenduo, das kürzlich erst die Schuhmarke Salamander erworben hatte. Ein hochrangiger Ex-Signa-Manager beschreibt die Entscheidung als Wahl zwischen dritter und vierter Liga. Der Vergleich ist nicht ganz zufällig gewählt, denn der Mann hinter BB Capital heißt Bernd Beetz und ist Präsident des SV Waldhof Mannheim, ein deutscher Traditionsverein, der in der dritten Liga vor sich hin dümpelt. Der große Traum von René Benkos Warenhaus AG als Dominatorin der deutschen Innenstädte scheint mit dem Ergebnis des Bieterprozesses somit endgültig ausgeträumt. Die neuen Geldbringer sind alte Bekannte, aber nicht unbedingt alte Freunde. Insbesondere mit dem Kürzel NRDC verbinden viele Galeria-Beschäftigte ungute Erinnerungen. NRDC steht für National Realty and Development Corporation, die Beteiligungsgesellschaft von Richard Baker, zu der auch Hudson's Bay gehört, ein Betreiber großer Warenhäuser wie dem Luxustempel von Saks Fifth Avenue in New York. Von 2015 bis 2018/19 gehörte Kaufhof zu Bakers Unternehmen. Eine Phase, die vielen Kaufhof-Mitarbeitern als Knechtschaft unter einem unfähigen Herrn in Erinnerung blieb. Die Übernahme durch Signa 2018/19 erschien vor diesem Hintergrund anfänglich wie eine Erlösung. Baker, als Millionärskind aufgewachsen, wohnt im reichen Städtchen Greenwich, das unweit von New York City liegt und wegen der vielen dort ansässigen Hedgefonds auch Upper Hedgestown genannt wird. Bakers leben auf 1600 Quadratmetern in einer schlossgleichen Villa mit 2 Pools und mehr als einem halben Dutzend Garagen. Bei Kaufhof verstörte er die Beschäftigten mit diffusen Konzepten und seinem Schoßhündchen Bella, seiner haarigen Reisebegleitung, die im Privatjet die Stewardessen mit ihren Hinterlassenschaften beschäftigte. Schon Bakers Vater besaß eine Immobilienfirma. Der Junior übernahm 2015 mit Hudson's Bay den Kaufhof von der Metro. Baker gab sich vor dem Deal handelsaffin, besuchte fast alle 104 Filialen und kaufte auch Krawatten und Schuhe ein. Auch Benko betonte stets sein echtes Interesse am Handel. Gut, aber fand er vor allem die von Baker eingeführte Trennung von Immobilien- und Warenhausgeschäft. Das System von OPCO, operativer Handelsgesellschaft, und PROPCO, Immobiliengesellschaft, wie es neudeutsch heißt, machen viele mitverantwortlich für den Zusammenbruch von Galeria. So höhlte Baker Kaufhof mit überhöhten Mieten aus und wirtschaftete das Warenhaus runter. Das Management gleiche einem Club von Glücksspielern, schrieb das Manager-Magazin. Zwischenzeitlich sprach die Anteilseignerseite im Aufsichtsrat ausschließlich Englisch. Bis Baker überraschend genau jenen Bernd Beetz ins Kontrollgremium holte, dem nun ebenfalls ein Teil von Galeria gehört. Damals sollte Beetz als Restrukturierer den Sanierungskurs von Kaufhof begleiten und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zähmen. Allerdings amtierte Beetz nur kurz und weitgehend erfolglos. Stattdessen half er den Verkauf von Kaufhof an Siegner mit in die Wege zu leiten. Beetz und Baker lernen sich in Amerika kennen. Damals ist Beetz Vorstandschef des US-Kosmetikkonzerns Coty. 2012 war Beetz dann arbeits-, wenn auch nicht mittellos, als er bei Coty gehen musste. Einen Teil seines Geldes investierte Beetz in den SV Waldhof Mannheim und führte ihn aus der Regionalliga in die dritte Liga. Damit war er in seiner alten Heimat, in der Beetz in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen war, ein bedeutender Mann, obwohl er steuerschonend in der Schweiz lebt und dort das Leben zu genießen scheint. Zu Heimspielen des Lieblingsclubs seiner Kindheit, der ihm nun mehrheitlich gehört, fliegt er häufig mit dem Privatflugzeug ein. Sein eigentliches finanzielles Ziel, den SV Waldhof in die zweite Liga zu führen und dann Anteile teurer zu verkaufen, erreichte er bisher nicht. Bei Galeria wird Beetz nun erneut mit den altbekannten Problemen konfrontiert, einem Unternehmen, das an den Interessen der Kundschaft offensichtlich vorbei gemanagt wird. Nach und nach schließen immer mehr Häuser. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinkt kontinuierlich und hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert. Im Frühjahr 2024 wird wieder eine vierstellige Anzahl von Beschäftigten gehen. Auch die Zentrale in Essen soll nun geschlossen werden und in die Düsseldorfer Filiale an der Schadowstraße umziehen.